die sich um die Natur wirklich noch kümmern und sie nicht nur benutzen und ausbeuten. Hast du schon gehört, das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus. Jetzt ist er endlich vorbei. Dem Sonnenwagen über das Firmament und wir pflückten das Zeug aus den Regalen, aus den Läden und wir waren komplett. Weißt du noch, wir regelten unsere Dinge übers Geld. Weißt du noch, wir haben uns alle beschriftet und zogen immer weniger an. Weißt du noch, als wir alle zu viel waren, weißt du noch, beschriftet uns zu viel und unsere Bäuche, unsere kapitalistischen Bäuche. Vorbei ist er noch nicht, wir sind ja mittendrin, aber die Krise ist da. Der Kapitalismus, das Lied vom Ende des Kapitalismus, Herr Peterlicht, ein sehr intelligentes, witziges, tolles Lied. Wenn man das sich auf YouTube anschaut bzw. anhört, dann sieht man in einem kleinen, sehr gut gemachten Video die Gesichter der Großfinanziers, der Bankiers oder der Bankster. Die neue Wortschöpfung heißt Banker und Gangster. Das sind die Bankster, die Gesichter der Bankster und der großen Konzernchefs und der Hedgefondsmanager. Und dahinter wird eingeblendet ihre Jahresvergütung und ihre Bonizahlungen. Und das sind schon oft zweistellige Millionensummen, die diese Herrschaften sich da unter den Nagel reißen. Die Finanzkrise ist in aller Munde. Das System wankt, es ist noch nicht gefallen. Wer weiß, was das alles für Auswirkungen hätte, wenn es nun wirklich stürzen würde. hat aber auch sein Gutes, denn es muss über ein neues Modell nachgedacht werden. Die reine Gier und Ausbeutung als Motor einer gesellschaftlichen Entwicklung zu machen, das war ja schon immer klar, so kann das nicht lange weitergehen. Die Gier lebt aber weiter, schreibt der Spiegel. Weltweit verteilen die Banken ohne Bedenken Milliarden an Boni, obwohl sie gigantische Verluste erwirtschaften und auf die Hilfe des Staates angewiesen sind. Und dabei war es gerade ihr System der Selbstbedienung, das die Finanzkrise mitverursacht hat. Protest gibt's natürlich auch, nur über diese Proteste, das wundert mich auch, wird in den Medien, wenn man Fernseh schaut, wenn man die Zeitung aufschlägt, es wird eigentlich sehr, sehr wenig berichtet über die Proteste. Trotzdem dringen immer wieder irgendwelche Fotos durch, besonders wenn man im Internet sucht. Und auch die etablierte Presse bringt natürlich ein bisschen. Man sieht zum Beispiel bei einem Bankenprotest in Zürich, da sieht man die Leute, Gewerkschaftsleute und junge Leute, Studenten, die sitzen vor der Bank, protestieren gegen die schamlose Bereicherungspolitik der Manager. Und da sieht man einen Bankier, der steigt verschämt über ein Transparent Abzocker-Boni zurück. Ein besonders krasses Spezimen dieser Bankgier. Geschöpfe. Dieser Bankster ist ein Herr Stefan Jentsch. Dieser Herr wird inzwischen von seiner Vergangenheit eingeholt. Sein Name steht fast täglich in den Zeitungen in Deutschland. Jentsch ist 48 Jahre alt und plötzlich eine Berühmtheit geworden, als dieser Mann, der noch Millionen kassiert, nachdem seine Bank Milliarden verlor, der verantwortlich ist für Bonuszahlungen in Höhe von 400 Millionen Euro, die nun von uns allen, von den Steuerzahlern zu tragen sind. Das heißt, die Allgemeinheit finanziert das Luxusleben für Herrn Stefan Jentsch. Stefan Jentsch war Chef der Investmentbank Dresdner Kleinwort. Lustiger Name, Kleinwort. Die nie sonderlich erfolgreich und im vergangenen Jahr besonders erfolglos war. In den ersten 9 Monaten des vergangenen Jahres erwirtschaftete sie einen Verlust von 2,2 Milliarden Euro. Und für das Gesamtjahr liegt er noch erheblich höher, weil sich der Niedergang im 4. Quartal beschleunigte. Die ganze Dresdner Bank geriet in Not, sie wurde von der Commerzbank geschluckt, die selbst wiederum in Schwierigkeiten geriet und gleich zweimal vom Staat gestützt werden musste. Jentsch hatte da schon Abschied und eine Abfindung in Höhe von rund 8 Millionen Euro mitgenommen. Sie stand ihm zu. Zumindest heißt es ganz offiziell rechtlich. Rechtlich sei da alles einwandfrei gewesen. Haha. Auch auf einen Bonus in unbekannter Höhe hat dieser Mann Anspruch. Aber er ist ganz großzügig. Er sagt, er will ihn gar nicht haben. So lässt er zumindest verbreiten, um natürlich seinen schlechten Ruf ein bisschen abzumildern. Jedenfalls Typen wie dieser Jentsch, die zeigen uns das Gesicht des hässlichen Kapitalismus, des Klau und Raff und Abzock und Hütchenspiel und Ausbeutungs- und Haut den Planeten kaputt Kapitalismus, der die letzten Jahrzehnte in eine schwindelnde und die letzten Jahre dann in eine Spirale eingetreten ist, in eine Spiralbewegung, in eine Dynamik, die wirklich das ganze System praktisch gesprengt hat und die Fetzen fliegen vielen Leuten um die Ohren. Natürlich den Armen besonders. Heute in den Nachrichten konnte man einen Mann sehen, der ist 90 Jahre alt, der wurde von einem Hedgefondsmanager um seine Ersparnisse betrogen und muss nun als 90-Jähriger wieder in einem Supermarkt arbeiten. Das heißt, er steht vor der Eingangshalle des Supermarktes und drückt den Leuten Werbezettel in die Hand und empfiehlt ihnen die günstigsten Sonderangebote. Jetzt besuchen sie auch unsere Weinabteilung. Dieser Herr muss also arbeiten, damit ihm die Banken, die ihn zuerst betrogen haben, nicht das Häuschen wegnehmen. Und dieses Häuschen wurde auch kurz eingeblendet in der Reportage. Das war ein doch recht elendes Holzhaus, irgendwo im US-Mittelwest. Und da blätterte schon der Putz von den schäbigen Latten. Und das war nun nicht gerade ein Luxusparadies, wo der wohnt. Während der Manager, der ihn um das Geld betrogen hat, in Manhattan, in der Milliardärsgegend wohnt, in einer Luxus-Suite. Wie gesagt, die Empörung hat jetzt ein Gesicht. Das Gesicht ist das des Herrn Jentsch. Der Wut über die Banker, die Billionen vernichten, die Weltwirtschaft ruinierten, aber selbst ausgesaugt haben, Empörung. Die den Schaden der Allgemeinheit vor die Tür kippen, aber selbst keinen Beitrag leisten und am Ende auch noch dem Staat in die Kasse greifen. Es gibt viele solcher Gesichter in diesen Tagen überall auf der Welt. Jedes Land hat seine eigenen. Überall macht sich Wut breit und ohnmächtiger Zorn. Vor allem die Bonuszahlungen erregen die Bürger. Die sind zwar klein gemessen am Gesamtschaden, den die Investmentbanker, Bankster verursachten und der in die Billionen geht. Sie sind aber auch typisch für die Gier und die Schamlosigkeit einer Zunft, die einmal zur Elite zählte. Absolute Glück, als der allerletzte Mensch an der Rampe zu stehen. Das absolute Glück, als der allerletzte Mensch die Schritte zu setzen durch Flure und Zimmer. Das absolute Glück. Als das allerletzte Männchen durch die Städte zu gehen, die leer und offen sind, das absolute Glück. Als der allerletzte. Der Mensch am Rand zu stehen. Wo die Welt eine Scheibe ist. Beine baumeln lassen in die Wärme des Weltalls. Und der Letzte legt die Nadel in die Rille und wartet auf die Stille. Und jemand geht über den Rand. Als der allerletzte. Einig war man sich im Moment lange nicht, was die finanzielle Situation bzw. was das Finanzsystem und den Casino bzw. Parasitenkapitalismus betrifft. Alle, aber auch alle sind im Moment am Schimpfen auf diese böse Auswucherung eines, wie die meisten dann doch wieder behaupten, gesunden oder guten oder natürlichen Systems. Was daran natürlich sein soll, bleibt dahingestellt. Die Banker haben inzwischen jeden Kredit verspielt. Soweit ist es klar. Bankster, so wird der Berufsstand inzwischen verballhornt, als eine Art Gangster in Nadelstreifen. Früher nannte man sie Bankiers. Sie waren die vornehmsten unter den größten der Wirtschaft. Dann wurden sie Banker. Das klang moderner, irgendwie amerikanisch. Das klingt peppiger, irgendwie sexier. Wie gesagt, Banker, und mit der Berufsbezeichnung wandelte sich auch das Selbstverständnis. Es orientierte sich an angloamerikanischen Vorbildern, an den Größen der Wall Street. Nun stand nichts anderes mehr im Mittelpunkt als die Rendite, und zwar die schnelle Rendite. Die stand im Mittelpunkt von allen Überlegungen jeder Bank und jedes Hedgefonds. Und nicht die Kreditversorgung der Wirtschaft. Und mit den Renditen stiegen auch die Risiken, deren Vermeidung im Zeitalter der Bankiers die vornehmste Aufgabe der Zunft war. Im Zeitalter der Investmentbanker konnten die Risiken nicht groß genug sein. Sie schienen beherrschbar, dank ausgefeilter Produkte und mathematischer Modelle, deren Komplexität Sicherheit jedoch nur vorgaukelte. Aber hat auch wirklich nie einer innegehalten und sich gefragt, so fragt der Spiegel bange, ob diese schöne neue Welt ohne Risiken wahr sein kann? Oder wurden solche Fragen nur verdrängt, weil eine ehrliche Antwort den eigenen Lebensstil gefährdet hätte? Jedenfalls, was als durchaus sinnvolle Erfolgsbeteiligung begonnen hatte, entwickelte sich immer mehr zu einem System hemmungsloser Selbstbedienung. Als Henry Paulson, der Chef der Investmentbank Goldman Sachs, im Juni 2006 zurücktrat, um als Finanzminister in den Dienst der US-Regierung, der Bush-Regierung, zu treten, bekam er nicht nur einen dicken Bonus, 18,7 Millionen Dollar. Er durfte auch noch seine angesammelten Goldman-Aktien im Wert von 480 Millionen Dollar vorzeitig verkaufen. Eine halbe Milliarde Dollar für einen Versager, für einen Menschen, für einen einzigen Menschen, verdient in ein paar Jahren. Welche Arbeit kann so viel wert sein? Keine, nicht einmal eine ehrliche. Das Treiben der Investmentbanker aber hatte mit ehrlicher Arbeit nichts zu tun, denn die Werte, die sie schufen, waren nur vorgegaukelt. Sie waren erkauft mit Risiken, die, als sie fällig wurden, das ganze System zum Einsturz brachten. Trotzdem, dieser Versager, dieser Mann, wurde von Bush in die Regierung geholt. Dieser Gierhamster raffte noch einmal 700 Milliarden Dollar zusammen, die wurden nämlich mobilisiert und ihm in die Hände gelegt, um das sogenannte Schlimmste zu verhindern, was immer das auch gewesen sein mag, aber es reicht noch immer nicht. 2 Billionen Dollar will sein Nachfolger Timothy Geithner noch einmal in das mirode Finanzsystem pumpen. Geld, das natürlich der Staat nicht hat. Jawohl, der Staat hat das Geld gar nicht, aber er wird es für die zukünftigen Generationen als Schulden aufnehmen. Das ist das Problem. Ob das hilft, um den ökonomischen Zusammenbruch des Landes und der Weltwirtschaft zu verhindern, weiß niemand. Achtung, den ökonomischen Zusammenbruch dieser Weltwirtschaft, dieses Typs von Weltwirtschaft zu verhindern. Das sagen die oft nicht. Und keiner kann sagen, wie der Staat die Schulden, die er jetzt aufnehmen muss, je wieder abtragen kann. In Großbritannien und in Deutschland ist es nicht viel anders. Die Regierungen verabschieden Rettungspakete in unvorstellbarem Ausmaß. Sie beteiligen sich an Banken, sie verstaatlichen sie mehr oder weniger. Die Koalition in Berlin denkt im Moment über ein Enteignungsgesetz nach. Es geht um die marode Hypo Real Estate. Der Name, der sagt schon alles, Real Estate. Die immer neue Staatsgarantien und Hilfen braucht. 102 Milliarden Euro hat sie davon bereits erhalten. Das Problem ist aber, dass die Manager, die dieses Geld bekommen, dieses Steuergeld, keine Rechenschaft darüber ablegen wollen, was sie mit diesem Geld machen. Das ist ein unglaubliches Problem, und diese Leute sollte man doch zumindest unschädlich machen. Man sollte sie wirklich von ihrem Posten absetzen und vielleicht auch in eine Anstalt einliefern zur demokratischen Umerziehung. Ich weiß es nicht. Aber, kleiner Scherz. Jedenfalls steckt die Weltwirtschaft in ihrer größten Krise seit der Depression in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und das alles ist die Folge eines Systems, das Investmentbanker erfunden haben und von dem sie selbst am meisten profitierten. Doch diese Leute, wie gesagt, wollen von eigener Schuld nichts wissen und von Sühne schon gar nichts. Sie wollen also nicht zur Verantwortung gezogen werden für ihre Gaunereien. Dass sie ihre Boni eigentlich zurückzahlen müssten, was ich von selbst verstehen würde, weil sie auf Scheinerfolgen und Lügen und Betrug basieren, kommt eigentlich fast niemandem von diesen Herrschaften in den Sinn, obwohl viele Banken ohne staatliche Hilfe pleite gegangen wären. Ihr hört Niemandsland hier bei Kontrabanda FM auf 91.4. Ihr hört ein freies Radio hier in der Stadt Barcelona. 'Goethe und die Fliege' war auch ein Aufsatzthema. Das hat eigentlich nur Goethe, aber ich habe die Fliege mit verarbeitet. War Goethe ein größeres Wunder als eine kleine Fliege? Das ist hier die Frage. Und das ist übrigens auch Shakespeare. Sie, das ist mit H hinten geschrieben. Sie. Ja, das... Wenn man das liest, dann kann, bitte, wenn ich es lese, dann kann genau sehen. Aber wenn ich das sage, Sie, wie Sie so an der glatten Wand entlang wandelt, als sei das die einfachste Sache von der Welt. Und Sie, wie Sie Ihr Gefieder glättet und sich mit dem hintersten Bein ganz vorne am Kopfe kratzt. Und jetzt erhebt sie sich gar in die Lüfte und flattert durchs Zimmer. Und nun nimmt sie auf dem westöstlichen Divan Platz. Doch nicht lange. Schon wieder durchflügt sie den Raum und landet schließlich etwas echauffiert auf deiner Nase. Ja. Konnte das Goethe? So. Also. Das ist der gute Heinz Erhardt. Ja, der Goethe konnte das natürlich nicht. Unvergesslich, Heinz Erhardt. Unser Heinz Erhardt hätte heute seinen 100. Geburtstag gefeiert, wenn er denn so lange gelebt hätte. Aus diesem Anlass möchte ich eine kleine Hommage an Heinz Erhardt hier im heutigen Niemandsland vom heutigen 20. Februar 2009 einflechten. Hans Erhardt wurde am 20. Februar 1909 in Riga als Sohn eines Theaterkapellmeisters geboren. Von 1926 bis 28 studierte er in Leipzig Musik. Er wollte Pianist werden. Nach Riga zurückgekehrt, war er einige Zeit im Musikhandel tätig. Als die politische Lage in seiner Heimat schwieriger wurde, ging er zunächst nach Danzig, wo er im Funkhaus einige prüfende Herren von seinem Talent als Verfasser von humoristischen Gedichten überzeugte. Er setzte sich auch gleich ans Klavier und begleitete die beiden inzwischen bekannt gewordenen Chansons Fräulein Mabel und Mein Mädchen mit selbst komponierten Melodien. Für weitere Zwischenstationen war die Kaiserkrone in Breslau. Eine weitere Zwischenstation war die Kaiserkrone in Breslau. Bald hörte Willi Schäffers von ihm und engagierte ihn an sein nachwuchsfreudiges Berliner Kabarett der Komiker. Und Hans Erhardt hatte Erfolg. Nach dem Krieg wurde er in Hamburg ansässig. Hier entwickelte er im Rundfunk jenen unverwechselbaren Erhardt-Stil, noch ein Gedicht, der seine eigentliche Karriere begründete. Auch der Film engagierte ihn so für die gestohlene Hose, Ich und meine Schwiegersöhne, Der müde Theodor, Witwer mit 5 Töchtern, Vater, Mutter und 9 Kinder, Der Haustyrann, Immer die Radfahrer, So ein Millionär hat's schwer, natürlich Die Autofahrer, Das kann doch unseren Willi nicht erschüttern, Was ist denn bloß mit Willi los und Die Herren mit der weißen Weste. Die Titel sagen schon, heitere, leichte Kost war angesagt in der Nachkriegszeit. Man wollte natürlich den Krieg vergessen, man wollte das Dritte Reich vergessen, die Nazis vergessen. Und niemand Besseres als ein Typ wie Hans Erhardt konnte dazu beitragen, etwas Lustiges, Luftiges und Leichtes in die Nachkriegszeit zu bringen. Überdies trat Hans Erhardt im Fernsehen und auf Tourneen auf. Er starb am 5. Juni 1979, wenige Tage nachdem ihm das Große Verdienstkreuz verliehen worden war in Hamburg. Alle kleinen Mädchen lieben die Liebe, ja die Liebe. Und sie fragen mich immer, wo bei mir denn die Liebe eigentlich bliebe. Doch ich kann nicht, denn ich liebe eine, meine. Und die anderen sind für mich nur Luft. Denn mein Mädchen ist doch nicht irgendein Mädchen. Und ich glaube schon, dass kein Mädchen so schön wie sie ist. Kein Herzchen, sonst lauter wie mein Herzchen. Wenn am Abend ganz allein Herzchen bei mir mag ich. Und auch der Mond merkt sofort, was los ist, da geht er unter. Aber trotzdem lassen wir die Gardinen herunter. Denn mein Mädchen ist doch nicht irgendein Mädchen. Und ich glaube, dass kein Mädchen so schön wie sie ist. Kleine Mädchen, große Mädchen, dünne Mädchen, dicke Mädchen, blonde Mädchen, schwarze Mädchen, braune Mädchen, kleine Mädchen. Manche haben lange Töpfe, manche haben kurze Töpfe, manche haben falsche Töpfe, manche haben Bubi-Töpfe, manche haben kleine Schuhe, manche haben große Schuhe, manche haben gelbe Schuhe, manche haben Gummischuhe. Mit dem kleinen Augen, manche haben große Augen, manche haben Katzenaugen, manche haben Hühneraugen. Kleine Mädchen, große Mädchen, dünne Mädchen, dicke Mädchen, blonde Mädchen, schwarze Mädchen, braune Mädchen, kleine Mädchen. Und es gibt hier schön, dass alle Mädchen. Aber mein Mädchen ist doch nicht irgendein Mädchen. Und ich glaube schon, dass dein Mädchen auch nicht schöner ist. Dass wir das ganze Geld verlieren. Kommt, lasst uns lieber lustig sein, sonst stecken es die anderen ein. Das soll uns nicht nochmal passieren, dass wir das ganze Geld verlieren. Wir gehen noch nicht nach Haus. So dumm sehen wir alle nicht aus. Ja, das passt zur gegenwärtigen Krisensituation. Das soll uns nicht nochmal passieren. Hans Erhardt. Kinder, seid zünftig, seid nicht so vernünftig und so gescheit. Nach all den Jahren schon wieder zu sparen, das hat ja schließlich noch Zeit. Heinz Erhardt und das Wiener Tanzorchester, Dirigent Erwin Halitz. Im Spiegel in der Ausgabe von dieser Woche schreibt Herr Reinhard Mohr einen Artikel, der heißt Der sympathische Untertan, Heinz Erhardt zum Hundertsten. Ich zitiere ein paar Passagen aus diesem Artikel. Humor und Deutschland, das passt nicht zusammen. Dabei gab es lange vor Blödelbaden und Berufszynikern einen Konsenskomiker und Kleinbürgerpoeten, der dem Volk mit leichtem Witz und onkelhaftem Charme die schwere Nachkriegszeit erleichterte. Heinz Erhardt, eine Ode zum 100. Geburtstag. Nee, wir gehen noch. Dass Deutsche keinen Humor haben, gehört zu den liebsten Vorurteilen, die im Rest der Welt kursieren. Der humorlose deutsche Spießer ist auch unter Deutschen eine äußerst beliebte Redefigur. Ein rhetorischer Smalltalk-Snack auf jeder besseren Gesellschaftsparty. Natürlich ist dabei immer der andere Deutsche gemeint, der Spießerdeutsche von nebenan, der Nachbar, Onkel oder Arbeitskollege. Lieber lustig sein, sonst stecken es die anderen. Merkwürdigerweise hat sich an dieser nationalen Selbsteinschätzung im Laufe der Jahrhunderte wenig geändert. Weder Heinrich von Kleist noch Heinrich Heine, weder Georg Christoph Lichtenberg, Thomas Mann noch Kurt Tucholsky, weder Karl Valentin, Gerhard Polt noch Loriot, auch nicht Hans-Dieter Hüsch, Otto Walkes oder Harald Schmidt gelten als glaubwürdige Zeugen, wieder das beherrschende Historiengemälde vom tiefernsten Ernst der Dichter- und Denkernationen. Selbst die gigantische Comedy-Welle, die das wiedervereinte Land seit Anfang der 90er Jahre überschwemmt und aus den schwergängigen deutschen Problembären zeitweise eine leichtlebige Spaßgesellschaft zu machen drohte, konnte der jahrhundertealten Identität nicht an den altgermanischen Seelenpanzer. Motto, gelacht wird drinnen, draußen nur Kännchen. Schöner Witz. Alles andere regelt der Reichshumorbeauftragte. Doch wie ich neulich ganz aus Versehen kam in die Nähe vom Fenster zu stehen, bemerkte ich plötzlich schräg vis-à-vis ein weibliches Mädchen, so schön wie noch nie. Nun guck ich furchtbar gern. Wenn ich mich aus dem Fenster lehn, kann ich grad in ihr Fenster sehen. Doch so oft ich zum Fenster lauf, niemals guckt sie zu mir rauf. Noch heute hat der Paradekomiker Heinz Erhardt der 50er Jahre und 60er Jahre eine große Fangemeinde. 2007 landete er bei der ZDF-Show Unsere Besten auf Platz 2. Immerhin hinter Loriot. Vielen gilt er als Kultfigur nachkriegsdeutscher Blödelkunst, als Karlauer Jongleur und absichtsloser Chaosreimer, bei dem auch die kritischsten Geister das tief hermeneutische Interpretationsbesteck in der Aktentasche der Frankfurter Schule ließen. Bei Nacht, da träum ich in meinem Bett, dass sie mich gesehen und gerufen hätt. Und weiter träum ich, dass ich wie ein Gangster geklettert wär durch ihr offenes Fenster und ihr dies leise sag. Wenn ich mich ein wenig aus dem Fenster lehn, kann ich ganz vorzüglich in dein Fenster sehen. Doch so oft ich auch zu meinem Fenster lauf, niemals, niemals, niemals, niemals guckst du rauf. Morgens, mittags guck ich hin. Abends auch? Nein, abends hat's doch keinen Sinn, denn dann ist sie müde und sie geht zur Ruhe und zieht zu. Klar doch, das Butterblumengesicht, so der Theaterkritiker Friedrich Luft, mit der schwarzen Hornbrille und dem schütteren Seitenscheitel, meint es gar nicht ernst, sondern ganz und gar unernst. Das aber konsequent und bis ins kleinste Detail ausgefeilt. So heftete er auch sämtliche Rezensionen seines Schaffens in Magazinen, Zeitungen und Zeitschriften sorgfältig ab. So viel Akkuratesse musste sein. Kann ich wirklich ganz vorzüglich in dein Fenster sehen? Doch so oft ich auch zu meinem Fenster renn und lauf. Niemals, niemals, niemals, niemals guck zum Thema Heinz Erhardt und Nazizeit lässt sich Folgendes sagen. Bei der NS-Reichsmarine war der überzeugte Nichtschwimmer glücklicherweise nicht über die Grundausbildung hinausgekommen. Danach hat er nie mehr einen Schuss abgefeuert. Der Rest seiner persönlichen Kriegsbeteiligung bestand in Truppenbetreuung mit Musik und Unterhaltung. Jawohl, er war der Pausenclown zwischen den Gefechten. Höchstwahrscheinlich hat dabei das Lied vom Fräulein Mabel, beinahe hat sie krumm wie ein Säbel, Fräulein Mabel, beinahe hat sie krumm wie ein Säbel, nicht gefehlt, dass er schon 1938 in Berlin und in seiner späteren Nachkriegskarriere insgesamt weit über 1000 Mal zu Gehör brachte. Mit ihm konnten sich Millionen identifizieren, mit ihm konnten sie lachen, manchmal sogar über sich selbst. Als akribischer, überkorrekter Finanzbeamter Willi Winzig in Filmen wie Der letzte Fußgänger und natürlich Die Autofahrer bot er ausreichend Projektionsfläche für die ethnologische Selbstbespiegelung. Noch heute liefern die Wiederholungen im Fernsehen ästhetisch-soziologisches Material par excellence. Hören wir jetzt den Meister einmal selbst. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Herr Mayer wird am Telefon verlangt. Herr Mayer, bitte. Ja, wer wünscht denn bloß den Mayer? Das weiß kein Mensch genau. Soll er zu einer Feier, ist ihm durchgebrannt die Frau? Soll er Zitronen kaufen, muss er zur Kegelbahn? Hat sich sein Hund verlaufen oder kam die Schwiegermutter an? Die ganze Meierei ist uns ganz einerlei. Doch wenn es nicht so wichtig wäre, warum dann das Geschrei? Herr Mayer wird verlangt, am Telefon verlangt. Herr Mayer wird, Herr Mayer wird, Herr Mayer wird verlangt. Aber kein Mayer kommt geschwankt, kein Mayer kommt gewankt. Und Mayer wird, und Mayer wird, und Mayer wird verlangt. Man schreit und schreit und schreit und schreit und schreit und schreit und schreit und schreit. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Ist denn kein Mayer hier? Herr Mayer wird verlangt, am Fernsprecher verlangt. Herr Mayer wird, Herr Mayer wird, Herr Mayer wird verlangt. Herr Mayer wird noch immer am Telefon verlangt. Sind's Karten fürs Theater? Sucht ihn die Polizei? Ist Mayer eben Vater oder brennt sein Haus so nebenbei? Vom Gläubiger ein Mahnruf, von seiner Braut was nett? Kam nur ein falscher Anruf oder sagt ihm werden Götz? Die ganze Meierei ist uns ganz einerlei. Doch wenn es nicht so wichtig wäre, ja warum denn das Geschrei? Herr Mayer wird verlangt, Herr Mayer, Herr Mayer wird verlangt, Herr Mayer mit EY. Herr Mayer wird, Herr Mayer wird, Herr Mayer wird verlangt. Kein Mayer kommt geschwankt, kein einziger Mayer kommt gewankt, keiner, nicht mal einer mit EI. Und Mayer wird, und Mayer wird, und Mayer wird verlangt. Man schreit und schreit die ganze Zeit, sich heiser hier beinahe. Ja, ist denn das die Möglichkeit, ist denn kein Mayer da? Herr Mayer wird verlangt, mach bitte, Herr Mayer wird verlangt. Herr Mayer wird, Herr Mayer wird, Herr Mayer wird verlangt. Vorne an. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made: Liebes Kind, nee, so. Liebes Kind, ich sehe gerade... Die war kleiner, die Augen hier. Nee, also, hier. Noch mal. Eines Morgens sprach die Made: Liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol. So lebt denn wohl. Halt, noch eins, denk, was geschah. Geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich. Made Junior aber schlich hinterdrein, und das war schlecht, denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine fade Made ohne Gnade. Schade. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, da kommt doch noch was. Ich sag schon wenn, ja, also bitte. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. So, yes, Lieder und Gedichte verbreiten, genauso wie seine rund 40 Kinofilme und unzählige Fernsehauftritte, jene ironisch grundierte, zugleich heimelige Leichtigkeit des Seins, die nach der Katastrophe von Weltkrieg, Naziterror und Völkermord an den Juden eine tiefe Sehnsucht der Deutschen entsprach. Wunderbar unschuldig kamen seine Vierzeiler daher, die nicht nur im alltäglichen Sinne entlastend und befreiend wirkten, sondern wohl auch im verschämten Rückblick auf die Verbrechen der Vergangenheit. So ist es auch kein Zufall, schreibt weiter Herr Heinz, Herr Reinhard Mohr über Herrn Heinz Erhardt, eine Hommage zum 100. Es ist auch kein Zufall, dass Heinz Erhardts Komik mit dem heute so gefürchteten Genre des Heimatfilms kompatibel war. Hier verband sich die Erleichterung, noch einmal davongekommen zu sein, mit dem Wunsch nach einer möglichst heilen Welt, in der jede unnötige Schärfe nur von übel gewesen wäre. Ob Drilling an Bord, Witwer mit 5 Töchtern oder 3 Mann in einem Boot, Erhardt war eine Ikone des beschwingten Neuanfangs, ein sympathischer Untertan, der niemanden mehr anbeten wollte, außer der hübschen Apothekertochter von nebenan. So wurde er die historisch-cineastische Gegenfigur zu Heinrich Manns gänzlich humorfreier, dafür fanatisch-kaisertreuer Romangestalt Diederich Hässling aus der wilhelminischen Gründerzeit, 1951 von Wolfgang Staudte, in einer ostdeutschen DEFA-Produktion mustergültig verfilmt. Nach dem Roman Heinrich Mann, der Untertan. Zum Abschluss ein Resümee, Thema Heinz Erhardt. Kein Zweifel, Heinz Erhardt gehört zu den ersten Zivilisten der zweiten deutschen Demokratie, in der es kein Verbrechen mehr war, von Maden und Ameisen zu reden, von Blättern und Bäumen. Womöglich hat er es ganz nebenbei vielen alten Volkskameraden, die in der Nazizeit geformt wurden, ein bisschen leichter gemacht, sich in der neuen Freiheit ohne Führer zurechtzufinden. Eine nicht zu verachtende historisch-humoristische Gesamtleistung. Der Mann mit dem Gesicht eines Postbeamten war der Wohlstandsringelnatz der Nachkriegsära, der der verwundeten deutschen Seele die Kompressen einer neuen Lachkultur anlegte. In ihr versöhnte sich das Schwere mit dem Leichten, das Ernste mit dem Lustigen. Lockerungsübungen am gebeutelten Volkskörper. So wurde Heinz Erhardt zur Integrationsfigur in einer Zeit, in der ein Eheratgeber aus dem Jahr 1959 jeder deutschen Frau dringend riet, ihrem Mann ein Heim zu schaffen, in das er nach des Tages Arbeit gern zurückkehrt. Keine Frage, Heinz Erhardt hat sich um den Humorstandort Deutschland verdient gemacht. Heute Abend, wer Satellitenantenne hat, heute Abend um 20.15 Uhr feiert die ARD Heinz Erhardt mit einer großen Gala. Die besten Gags, die schönsten Sketche. Heute Abend, Freitag, 20. Februar 2009. Und zwar noch etwas Tierisches. Der Mruff. Nee, der Wurm, der Wurm. Mruff ist ja von hinten gelesen. Der Wurm. Am Fuß von einem Aussichtsturm saß ganz erstarrt ein langer Wurm. Doch Eipotz. Da kömmt die Sonne herfür, erwärmt nicht nur den Turm, auch das Tier, da fängt der Wurm an sich zu regen, und Regenwurm heißt er deswegen. Nachdem ich mich heute, heute heißt das. Ja, also nachdem ich mich heute um dieses Mikrofon versammelt habe, ergreife ich außer der Gelegenheit auch noch das Wort, um es an Sie zu richten. Richt euch. Nein. Also es war vor etlichen Jahren, da erblickte ich das elektrische Licht der Welt. Meine Eltern, es waren 2 Stück, also waren sehr reich. Mein Vater besonders, der hatte 2 Villen gehabt, einen guten und einen bösen. Er machte Brillen, er war Tischler. Er sagte schon immer, das Menschenleben gleicht der Brille, man macht viel durch. Nun also, der Sommer, in dem ich mich gebar, war sehr trocken. Der war so trocken, dass die Bäume den Hunden nachliefen. Und der Winter, ganz im Geigentiel, der war also kalt. Es war grad 7:30. Es waren 8,5 Grad. Und ich lag zu Hause rum. Nicht? Was sollte ich sonst machen? Ich hatte ja schon Beine, aber ich konnte noch nicht laufen. Und

verbirgt sein bleiches Licht. Die Sterne am Himmel, sie funkeln nicht. Die Luft ist schwül. Im Herzen wird bang, der Uhu krächzt einen Totengesang. Da! Riecht aus Wasser ab! Hervor! Als wären geöffnet der Hölle Tor! Da stehen die Säulen der Erde zu Flammen! Aua! Als stürze das ganze Weltall zusammen! Und muss mal atmen, ne? Und wie sie stürmet und brandet und fährt. Da! Nee, da! Oh. Tritt ein Mädchen hinaus in die Nacht und ruft in die tosenden Winde hinaus. Ach, das ist ein Dreckwetter, da bleibe ich zu Hause. mich fern von falschem Glanz. Mach mein Ego sanft und rein. Lass mich wie klares Wasser sein. Schütze mich vor Eifersucht und Neid. Gib mir Geduld und auch mehr Zeit. Lass mich die Drogen übersehen. Und lass John Lennon wieder auferstehen. Ich wär gern besser als ich bin. Ist nicht schlimm, ich krieg's nicht hin. Dafür zünd ich die Kerzen dann von beiden Seiten an. Lass meinen Blick offen und weit. Ich weiß genau, um was es geht. Dass es sich nur um Liebe dreht. Ich wär gern besser als ich bin. Ist nicht schlimm, ich krieg's nicht hin. Ich weiß genau, um was es geht. Dass es sich nur um Liebe dreht. Wo immer du auch bist, es ist okay, so wie es ist. Und so zünd ich die Kerzen dann wieder von beiden Seiten an. Wirklich wunderschönes Thema von ihrem Album vom selben Stern, Ich und Ich, Schütze mich. Es ist Freitag, der 20. Februar 2009. Karneval steht ja vor der Tür. Die Ecken werden also an diesem Wochenende ganz schön was zu feiern haben, nicht nur in Kölle, sondern auch im ganzen Rheinland, aber auch überall auf der Welt. Ein paar Meldungen zum Thema Wirtschaft, Wirtschaftskrise und rettet den Kapitalismus. Wir hatten ja die heutige Niemandsland-Sendung mit diesem Thema eingeleitet. Das ist wohl im Moment das große, große Sorgenthema für alle, so oder so. Die Topmeldung von heute: Der Bundesrat billigt das Konjunkturpaket 2. Berlin. Das größte Konjunkturpaket in der bundesdeutschen Geschichte kann in Kraft treten. Nach wochenlangem politischen Tauziehen billigte der Bundesrat am Freitag, also heute, mehrheitlich das Paket gegen die weltweite Wirtschaftskrise im Umfang von rund 50 Milliarden Euro. Zusammen mit dem ersten Konjunkturpaket und anderen Hilfen summieren sich die Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur auf mehr als 80 Milliarden Euro. Damit hat Deutschland als größte Volkswirtschaft in Europa eine führende Rolle im Kampf gegen den Abschwung übernommen. Die Länder stoppen aber zunächst die für Juli geplante Kraftfahrzeugsteuerreform. Sie fordern über die bisher zugesagten 8,84 Milliarden Euro hinaus einen Ausgleich für die Übertragung der Kfz-Steuereinnahmen von den Ländern auf den Bund von gut 200 Millionen Euro. Sie riefen den Vermittlungsausschuss an, da Bund und Länder neben der Abwrackprämie auch von dieser Gesetzesreform Impulse für die Leitbranche Autoindustrie erwartet, soll bereits im März eine Einigung in dem Streit herbeigeführt werden. Das Konjunkturpaket 2 sieht Steuer- und Abgabensenkungen im Umfang von jeweils 9 Milliarden Euro vor. Familien mit Kindern erhalten mehr Geld. An alle Kindergeldbezieher wird ein einmaliger Bonus von 100 Euro je Kind gezahlt. Zudem werden die Hartz-IV-Regelsätze für Kinder von Langzeitarbeitslosen angehoben. Teil des Konjunkturpaketes ist auch die Abwrackprämie zur Ankurbelung der Autoindustrie, der Autonachfrage. Geplant sind mehr öffentliche Investitionen sowie Hilfen für Unternehmen. Ferner wird ein 100 Milliarden Bürgschaftsrahmen für Firmen geschaffen. Kurzarbeit wird attraktiver gemacht, um Massenentlassungen zu vermeiden. Bundesfinanzminister Peer Steinbrück von der SPD warnte vor der Abstimmung davor, die Wirkungskraft des zweiten Konjunkturpakets zu zerreden. Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg, jawohl, CSU, wies Vorwürfe zurück, mit den Maßnahmen werde der Weg in die Staatswirtschaft geebnet. Finanziert wird das Paket über neue Schulden des Bundes von fast 37 Milliarden Euro, die in einen Nachtragshaushalt eingehen. Ein großer Teil soll über einen Tilgungsfonds möglichst rasch abgezahlt werden. Dafür sollen auch Erlöse aus dem Bundesbankgewinn genutzt werden. Insgesamt steuert der Bund wegen der Krise in diesem Jahr auf eine Rekordneuverschuldung von 50 Milliarden zu. Für ganz Deutschland dürfte die Neuverschuldung nach Aussage Oettingers auf mindestens 80 Milliarden Euro und 2010 auf eher 100 Milliarden Euro steigen. Die Gesamtverschuldung von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialkassen werde auf 1,7 Billionen Euro klettern. Gleichzeitig zu dieser Meldung gibt es die Warnlichter in Europa. Finanzkrise fordert Merkel und die G20. Eine weltweite Risikolandkarte schwebt Angela Merkel und Peer Steinbrück vor. Die Kanzlerin und ihr Finanzminister hoffen, dass auf der Karte dramatische Turbulenzen früher erkannt werden können und rasch gegengesteuert werden kann. Auf so einem Krisenmonitor würden inzwischen vor allem in Europa die Warnlichter rot aufleuchten. Nicht nur die einstigen Boomwirtschaften in Mittel- und Osteuropa drohen abzustürzen und mit ihnen westeuropäische Banken. Das Schreckgespenst eines Staatsbankrotts selbst in der Eurozone beunruhigt die Märkte. Berlin und Brüssel warnen unisono vor Panikmache sowie unseriösen Spekulationen. Sowohl Bundesregierung als auch EU-Kommission halten sich bedeckt, wie sie notleidenden Staaten im Falle der Fälle helfen wollen. Längst aber gibt es Signale für gemeinsame Aktionen. Im Hintergrund wird bereits an möglichen Notfallszenarien gebastelt. Die Zahlungsnöte in Osteuropa und von Euro-Ländern wie Irland und Griechenland dürften auch an diesem Sonntag beim Treffen wichtiger europäischer Industrieländer in Berlin angesprochen werden. Offiziell bereiten die Staats- und Regierungschefs aus Großbritannien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Luxemburgs sowie Tschechien und auf Einladung Merkels den nächsten Weltfinanzgipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer G20 im April in London vor. Beim ersten großen Gipfel im November in Washington hatte die einflussreiche 20er-Runde den Startschuss für eine radikale Neuordnung der Weltfinanzmärkte gegeben. Kernaussage des 47-Punkte-Aktionsplans der G20. Kein Gebiet, kein Marktsegment und kein Marktteilnehmer soll ohne eine angemessene Aufsicht bleiben. Seither haben nicht nur G20-Arbeitsgruppen emsig an der Umsetzung der teils ehrgeizigen Pläne gearbeitet. In Washington hat vor einem Monat die neue US-Administration unter Barack Obama die Geschäfte übernommen. Die Zeit angloamerikanischer Alleingänge bei der Finanzmarktregulierung scheint vorbei zu sein. Das ist ganz im Sinne von Merkel und Steinbrück, die auf eine volle Umsetzung des umfangreichen G20-Aktionsplans pochen. Eine Meldung zum Thema Terror. Berlin. Dem Antiterrorkampf soll der Verfassungsschutz nach Plänen der Union auch Kinder und Jugendliche überwachen sollen. Der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Hans-Peter Uhl von der CSU will die Altersgrenze für die Speicherung personenbezogener Daten von derzeit 16 Jahren auf 14 oder 12 Jahre senken. Damit solle eine bessere Überwachung von terrorverdächtigen Kindern mit den Minderjährigen offiziell erreicht werden, sagt Uhl der Berliner Zeitung gegenüber am heutigen Freitag. Beim Koalitionspartner SPD und bei der Opposition stößt das Vorhaben auf breiten Widerstand. Klar. SPD-Innenexperte Dieter Wiefelpütz sagte der Saarbrücker Zeitung am Samstag, ihm seien lediglich zwei Fälle von terrorverdächtigen Kindern in Deutschland bekannt. Solche Einzelfälle reichten nicht aus für eine massive Ausweitung der Datenspeicherung. Die Grünen-Vorsitzende Claudia Roth warf der Union Überwachungswahn vor. FDP-Fraktionsvize Max Stadler sprach von der Überschreitung einer Grenze. Der SPD-Politiker Jörg Taus hat für Uhls Forderung nur Spott übrig. Im Kreissaal sollten die biometrischen Daten von terrorverdächtigen Babys erfasst und beim Verfassungsschutz eine Kleinkinderabteilung eingerichtet werden, schlug er vor. Berlin, Thema der Deutsche Wald. Mehr als jeder zweite Baum in Deutschland ist krank, vor allem die Eichen sind krank. Es geht ihnen immer schlechter. Das geht aus dem Waldbericht hervor, den das Bundeslandwirtschaftsministerium am heutigen Freitag in Berlin veröffentlicht. Der Anteil schwer geschädigter Bäume stieg im vergangenen Jahr von 25% auf 26%, während die mittelstarken Schäden etwas zurückgingen. Die Umweltverbände sorgen sich vor allem um die Zukunft der Eichen und fordern vom Bund mehr Anstrengungen. Der Zustand der Eichen wird zunehmend bedrohlicher. Inzwischen ist mit 52% mehr als die Hälfte dieser Bäume krank, während es 2007 knapp die Hälfte war. Mehr als die Hälfte jetzt, knapp die Hälfte vorher. Im Jahr 2002 galten 29% der Eichen als schwer krank. Im vergangenen Jahr waren es allerdings weniger Bäume mit mittelstarken Schäden. Auch bei Kiefern und Fichten hat der Anteil der Bäume mit deutlichen Schäden zugenommen. Bei Buchen gibt es das gegenteilige Bild. Weniger Bäume mit starker Kronenlichtung. Der Anteil der Bäume mit starken und mittelschweren Schäden sank insgesamt leicht von 70% auf 69%. Damit sind es 31% der Bäume, denen Luftverschmutzung und andere Ursachen nicht zugesetzt haben. 30% waren es im Jahr zuvor. In den vergangenen Jahren hatte sich der Wald leicht vom Hitzejahr 2003 erholt. Die Umweltstiftung WWF warnt davor, dass die Eiche stirbt. Wenn sich der Trend fortsetzt, dann könnte die deutsche Eiche in wenigen Jahrzehnten aus unseren Wäldern verschwinden, teilte WWF-Waldexperte Markus Radai mit. In Rheinland-Pfalz hätten trotz Verbesserungen 60% der Eichen deutliche Schäden, in Bayern 46%. Leichte Besserungen in einigen Regionen gingen auf günstigeres Wetter und die letzten feuchten Sommer zurück. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, hält den Zustand der Eichen für ein Alarmsignal. Wenn die Hälfte davon krank ist, ist die Luftreinhaltepolitik unzureichend, sagte Bundvorsitzender Hubert Weiger. Der Wahlzustandsbericht ist im Internet unter www.bmelv.de in seiner ganzen Länge nachzulesen. Berlin, es geht um den Kebab-Krieg, zumindest in der Boulevardpresse. In der seriösen Presse liest sich das Ganze dann doch ein bisschen nüchterner und weniger sensationell. Was ist passiert? Es geht um die komplizierte juristische Frage, was den Kebab überhaupt zum Döner macht. Was darf da rein? Ausgelöst wurden die Turbulenzen vom örtlichen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, das den Vertikalbraten aus Fleisch, Scheiben und Hackmasse unlängst in drei Kategorien einteilte und neuerdings peinlich genau auf die Unterscheidung in Döner, Hackfleischzubereitung am Spieß oder aber Spieß nach Dönerart achtet. Das Ganze ist in Krefeld und Mönchengladbach zum Ausbruch gekommen. Da ging es darum, dass ein Kunde protestiert hatte. Zur Affäre wurde der Viersener Vorstoß, nachdem ein erzürnter Kebabwirt, der vom Amt gerügt worden war, vor kurzem die türkische Zeitung Hürriyet einschaltete. Hürriyet ist ungefähr so ein Organ wie die Bild-Zeitung auf Türkisch. Also es wird da gehetzt, gelogen und Stimmung gemacht und getrampelt. Also diese Hürriyet, das Boulevardblatt erklärte den Grillstreit sogleich zur Frage der nationalen Imbiss-Ehre und verbreitet die Story genüsslich in groben Schlagzeilen. Dönerverbot weitet sich aus. Dabei geht es, wie gesagt, in der Debatte hauptsächlich um semantische und lebensmittelrechtliche Feinheiten. Die Frage ist, was soll da rein? Aus Sicht der beanstandeten Imbissbetriebe ist die Bezeichnung Döner, wörtlich Dreher, eine Art Generalbegriff, der für so ziemlich alles verwendet werden könnte, was könne, was aufrecht um einen Grillspieß kreist. Es gibt da so eine Art Magna Carta des Döners, des Fleischerzeugnis Dönerkebab. Und es geht wirklich um die Ehre auch des deutschen Drehbratgewerbes. Das türkische Schnellgericht wird so definiert. Der wahre Döner besteht aus Kalb, Rind oder Schaffleisch, diversen Gewürzen und Zutaten wie Eiern, Zwiebeln, Öl und auch, Achtung, Milch. Auch die einzig zulässige Zerkleinerungsmethode für das zwischen den aufgetürmten Fleischscheiben befindliche Hack haben die Väter der Kebab-Verfassung streng reglementiert. Sei lediglich im Fleischwolf zu wolfen und zu mengen und dürfe keinesfalls gekuttert, also mit Hilfe einer Kuttermaschine zu einer wurstartigen Masse zerfasert werden. Wie gesagt, der Streit könnte also bald beendet sein, wenn einfach die Leute sich an die Regeln halten. Immerhin ist auch zu bedenken, dass in den letzten Jahren immer wieder die sogenannten Gammelfleischaffären dieses Thema hochgebracht haben. Was ist in so einem Kebab eigentlich drin? Da wurde also verfaultes und verwestes Fleisch zum Teil in die Kebabläden geliefert und auch verarbeitet. Pfui Teufel. An die 10.000 Dönerrestaurants gibt es nach Angaben des Offenbacher Vereins der Dönerbetriebe und Dönerproduzenten bundesweit. Der türkische Fastfood-Spieß zählen zur Nummer 1 der deutschen Imbissküche. Laut Vereinspräsident Ebu Bekir Kaynar gehen jährlich rund 73.000 Tonnen gegrillte Fleischschnipsel verpackt in 720 Millionen Teigtaschen über die Ladentheken und sorgen für einen Umsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Umgerechnet würde das einem Gesamtverbrauch von 9 Dönern pro Kopf und Jahr entsprechen. Herr Kaynar will zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Qualität der Döner gerne ein eigenes Gütesiegel für türkische Fleischspieße einführen, den Döner Made in Germany. Einen Lacher hat folgende Affäre ausgelöst. Es geht um Wilhelm, den neuen Wilhelm. Und zwar geht es um Karl Theodor, Maria, Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Wilhelm, Franz, Josef, Silvester, Freiherr von und zu Gutenberg. Einer dieser Namen ist falsch. Der hat also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Vornamen. Von diesen 11 Vornamen ist einer falsch. Also er hat nur 10. Welcher? Falsch ist der Wilhelm, der falsche Wilhelm. Wie kam es dazu? Am Tag, als die Republik einen neuen Wirtschaftsminister präsentiert bekam, manipulierte ein junger Journalist dessen Eintrag in der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Er fügte den ohnehin reichlichen Vornamen des Freiherrn von und zu Gutenberg noch einen hinzu, Wilhelm. Ein paar Stunden später tauchte der dann überall im Internet auf. Auch auf den Nachrichtenseiten, zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung, der Taz und im Spiegel, jawohl. Schließlich prangte der falsche Wilhelm noch auf der millionenfach gedruckten Titelseite der Bild. Warum ist das eine Affäre? Es geht um die Recherchemethoden vieler Journalisten. Und an diesen Recherchemethoden kommt erheblicher Zweifel auf. Die schreiben nämlich einfach nur aus dem Internet ab und verbreiten es und dann wird wieder neu abgeschrieben. Es gibt noch mehrere Sachen. Es geht zum Beispiel um andere Falschmeldungen, die im Internet kreisten und die einfach kritiklos von Journalisten, deren Aufgabe eigentlich wäre zu forschen, das heißt die Leute selber zu fragen, an Ort und Stelle die Informationen zu holen und nicht im Internet einfach etwas abzuschreiben. Wie gesagt, dadurch, dass viele Medien, Bild.de, rp-online.de und so weiter, diesen falschen Namen übernahmen, machten sie das hässliche Klischee vom Journalisten komplett, der einfach stumpf abschreibt, was ihm vorgesetzt wird. Das Internet ist die verführerischste Recherchemaschine seit Erfindung des Journalismus. So faszinierend wie gefährlich. Es ist schneller als alles, was vorher je dagewesen ist. Es ist umfangreicher. Vor allem aber, es ist leichter zu manipulieren als jedes andere Medium. Ein paar Klicks im Schutz der Anonymität reichen völlig aus. Die Internet-Community hat auf die handwerklichen Fehler der etablierten Medien ein neidvoll wachsames Auge. Denn sie hat aus der Reihe arrivierter Medienmacher schon viel Spott und Hohn ertragen müssen. Werbestar Jean Remy von Matt etwa bepöbelte Blogs als Klowände des Internet. Hans-Ulrich Jörges vom Stern warnte, gute Redaktionen sollten ihre Seele geschlossen halten, damit der ganze Dreck von unten nicht durch ihre Scheißhäuser nach oben kommt. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt lachen, jubeln und höhnen die Internetleute über den etablierten Journalismus. Es gibt wirklich auch sehr viele Rufmordkampagnen und Hetzkampagnen, die im Internet verbreitet werden und leider immer wieder auch von etablierten und eigentlich seriösen Zeitungen, Medien übernommen werden, einfach weil sie aus Zeitmangel oder aus Dummheit oder aus Faulheit nicht näher nachforschen oder recherchieren. Mit üblen Scherzen und mit dem Risiko, dass man üblen Scherzbolden in die Hände fällt, müssen Journalisten und Privatleute im Netz leider jederzeit rechnen. Auch Lügen sehen online manchmal wie Wahrheiten aus. Problem ist auch, wo eigene Quellen fehlen, wird zum Fakt, was nur oft genug irgendwo im Netz wiederholt wird. Doch schiere Masse macht noch keine Wahrheit. Der Logik der vielen fiel Wikipedia am Ende sogar selbst zum Opfer. Kommen wir noch einmal zum Thema Wilhelm zurück. Obwohl der falsche Wilhelm schon einmal gelöscht worden war, gelangte es kurz darauf wieder in Gutenberg Eintrag, weil die seriösen Medien den Namen doch noch einmal genannt hatten. Nicht immer steckt hinter falschen Fährten auch böser Wille. So ist seit Monaten ein vermeintliches Gedicht von Kurt Tucholsky im Umlauf, im Internet, in dem der Dichter schon 1930 über die Spekulantenbrut der Banker schwadroniert haben soll. Das Gedicht ist aber zeitgenössisch und wurde von einem Online-User irrtümlich Tucholsky untergeschoben. Der Fehler ist mittlerweile längst aufgeklärt, doch Tucholsky feiert im Netz als visionärer Bankengegner weiter Erfolge. Aber. Noch ein paar Kurzmeldungen. Und zwar Hamburg. Quecksilber in Lampen, Zahnfüllungen und Messgeräten. Das giftige Schwermetall Quecksilber wird unter anderem für Neonröhren, Energiesparlampen und Amalgam-Zahnfüllungen verwendet. Gefährlich, gefährlich. Madrid, El País, berichtet, Kolumbien beteiligt sich an Afghanistan-Schutztruppe. Kolumbien wird sich, Presseberichten zufolge, als erstes lateinamerikanisches Land an der ISAF-Schutztruppe, Besatzungstruppe in Afghanistan beteiligen. Der andere Staat werde 120 bis 150 Soldaten stellen. Peking. Die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton ist am Freitag zum Abschluss ihrer einwöchigen Asienreise in Peking zu Gesprächen mit der chinesischen Führung eingetroffen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Weltwirtschaftskrise und chinesische Sorgen über Protektionismus in den USA sowie der Atomkonflikt mit Nordkorea. Berlin. Der Bund muss die Abwrackprämie nachbessern, um Betrügern das Handwerk zu legen. Künftig wird der Fahrzeugbrief des zu verschrotteten Autos eingezogen. Hamburg. Quecksilber in Fisch und importierten Kosmetika. Wer sich vor Quecksilber schützen will, sollte nicht täglich Fisch essen und bestimmte Kosmetika vermeiden. Zudem sollten alte Fieberthermometer mit dem Schwermetall entsorgt werden. Ein Urteil im Hakenkreuzfall. Das Urteil im sogenannten Hakenkreuzfall von Mittweida ist rechtskräftig. Auf Wunsch seiner Mandantin habe er die Berufung zurückgenommen, erklärte der Verteidiger von Axel Schwepper am Freitag. Hamburg. Die Umweltorganisation Greenpeace hat den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur unterirdischen Speicherung des klimaschädlichen Kohlendioxids als ungenügend kritisiert. Kremlingen, Bundesumweltminister Sigmar Gabriel von der SPD hat eine Beteiligung der Atomindustrie an der Sanierung des maroden Atomlagers Asse gefordert. Nairobi, Umweltminister aus 140 Staaten haben am Freitag in Nairobi Verhandlungen mit dem Ziel eines kompletten Verbots von Quecksilber beschlossen. Schon so lange auf den einen Moment. Ich bin auf der Suche nach 100%. Wann ist es endlich richtig? Wann macht es seinen Sinn? Ich werde es erst wissen, wenn ich angekommen bin. Ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt und mein Herz gefangen nimmt. Wenn es da ist, werde ich feiern. Ich weiß, da ist noch mehr. Es liegt noch so viel vor mir. Ich lauf noch hinterher. Bis jetzt fühle ich nur die Hälfte von allem, was geht. Ich muss noch weiter suchen, weil immer noch was fehlt. Ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt und mein Herz gefallen ist. Ich weiß nicht, wo du bist oder wo du wohnst, aber eins ist sicher. Niemandsland, eine Sendung nicht nur und nicht immer in deutscher Sprache. alle Musikfreundinnen und Musikbegeisterten möchte ich einen Tipp geben. Einen wirklich wichtigen Tipp. Es geht um eine Musikzeitschrift, die schon seit einigen Jahren existiert. Die heißt Volker. Und die kann man sowohl am Kiosk kaufen, als auch ist sie im Internet zu bestaunen. Man kann also einfach nur zu Volker gehen und kann da das neue Heft sich anschauen, Artikel lesen, man kriegt eine Menge Links, man kriegt Termine, CDs und Bücher, sehr viele Rezensionen und Buchbesprechungen gibt es da zu sehen. Es gibt auch jede Menge Links mit Kontakten und zu den Künstlern und man wird weitergeleitet. Und im aktuellen Heft auf der Internetseite gibt es ein paar sehr, sehr interessante Themen. Neben den aktuellen Sachen gibt es immer sehr tolle Hintergrundgeschichten. Volker ist ein Musikmagazin, das sich sehr, sehr ans Herz gelegt hat, über Folkmusik zu schreiben und Folkmusik auch zu fördern. Und es sieht ja nicht so gut aus mit Folkmusik in den Medien, im Radio liest man normalerweise nichts, im Radio hört man nichts, Entschuldigung, über Folkmusik. Da wird normalerweise das Formatradio gespielt, der normale Einheitsbrei, da kriegt man den normalen angloamerikanischen Pop geliefert, vielleicht noch ein bisschen nationalen Pop, so eine Quote von vielleicht 5%. Und der Rest ist, wie gesagt, der Einheitsbrei. Wir befinden uns in einer großen Krise und zu allem Übel gibt es jetzt noch eine GEMA-Gier, die ist nun wirklich nur noch durch Gier zu erklären und nichts anderes. Der Volker hat dieses Thema auf seine Titelseite gebracht. Die GEMA hat zum 01.01.2009 eine erhebliche Erhöhung der Gebühren beschlossen. Was das in Zeiten der Wirtschafts- und Bankenkrise bedeutet, wo Kulturmittel ohnehin zusammengestrichen werden, ist klar. Auf der einen Seite schwindet die Kaufkraft des Publikums, die örtlichen Veranstalter erhalten weniger Kulturförderung und gleichzeitig haben sie höhere Ausgaben. Die Folgen: weniger Konzerte und höhere Eintrittskosten auf der Publikumsseite, weniger Arbeitsmöglichkeiten und schlechtere Gagen auf der Künstlerseite. Kultur wird zum Luxusartikel. Wird das zwar scheinen, Hörer, der verstehen kann, will ich nicht. Du musst mich bezeugen, geh zu deinen Freunden und sag ihm, Mann, rein, nee, dein Mann, der macht Musik. Wie gesagt, die GEMA, das ist die Institution in Deutschland, die die Gebühren für die Künstler einfordert. Das sind die sogenannten Autorenrechte, die Gagen, die Künstler-Autorenrechte. Künstler, Vertreter aus Musik und das Publikum sind die großen Verlierer bzw. zahlen die Zeche. So argumentieren verschiedene Akteure, allen voran Magnetic Music. Es geht auch um Protest gegen Formatradios, davon werde ich gleich etwas erzählen. Mit Buttons und publikumswirksamen Aktionen soll nun eine breite Öffentlichkeit für die Proteste geschaffen werden, damit es nach und nach gelingt, Formatradios und GEMA in eine moralische Defensive zu drängen. Weitere Maßnahmen wie Künstlerdemos vor den GEMA-Filialen sollen folgen. Magnetic Music stellt die Buttons auch dem IDKV, dem Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft, dem VUT und so weiter, zur Verfügung und hofft, dass Konzertagenturen, Veranstalter, Musiker, Kulturzentren, Clubs und Festivals die Anstecker ihren Werbemitteln hinzufügen. Ja. Eine weitere Meldung von der Volker Homepage zum Thema Musik. Der Berliner Singer-Songwriter Masen Abu Dacken, kurz Masen, tritt in die Fußstapfen von Heinz Rudolf Kunze, zumindest was dessen Lyric Lab an der Fachhochschule für Musik in Osnabrück anbelangt. Hier wird der Berliner Songtexter, Songdramaturg und Filmautor künftig sein Know-how an die Studenten weitergeben. Wem Osnabrück zu weit weg ist und wer keine Chance mehr auf eine Immatrikulation hat, der kann auch einen von Masens Schreib- und Kreativkursen für Songschreiber und Musiker besuchen. Internet www.songtext-workshop.de. Thema Folkmusik in Deutschland, Folk in der Burg. Am 28. Februar 2009 startet das inzwischen fünfte Folkfestival Salzgitter, passenderweise im Pferdestall der Wasserburg in Salzgitter-Gebharzhagen. Erwartet werden unter anderem Dunn Angus mit ihren Jigs und Reels, Peter Kerlin mit irischen Songs und Gedichtvertonungen, sowie die Mittelalterrocker Merawan mit Texten von Walter von der Vogelweide bis zu Marius Möller-Westernhagen. Na, wenn das kein Grund ist, endlich mal wieder einen Ausflug in die Weltstadt Salzgitter zu machen. Weitere Informationen unter www.dunaengus.de. Sehr am Herzen liegt vielen, vielen, vielen Künstlern in Deutschland und auch wahrscheinlich vielen Hörern das Problemthema Formatradio. Da gibt es Protest. Die Veranstalter der Irish Folk Festivals beobachten nicht nur seit langem mit Sorge den Wegfall von Sendeplätzen für Folk- und Weltmusik im öffentlich-rechtlichen Hörfunk, sondern haben während der Tournee auch dagegen protestiert. Auf der deutschlandweiten Tournee zierten Protestbuttons mit der Aufschrift Formatradios dieser Welt präsentieren Sendeverbot für Folk- und Worldmusik, das Revers manchen Folkfans. Auch Plakate, Handzettel und Anzeigen machen auf die Misere aufmerksam. Nun sollen auch Verbände wie der Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft und Pro-Folk für die Kampagne begeistert werden. Dabei geht es nicht um Medienschelte, sondern darum, den Leuten, die in den Medien noch die Fahne für Weltmusik hochhalten, den Rücken zu stärken, bekräftigt Tourneeveranstalter Pendula. Übrigens habe ich hier eine Katze, die läuft hier unterm Tisch. Nein, es ist unser Starfotograf. Der schießt hier gerade Schnappschüsse von der Radiofront, vom Mischpult. Gut, Tourneeveranstalter Pandula sagt, leider habe ich den Eindruck, dass mittlerweile viele dieser Musik aufgeschlossene Medienschaffende ihrem Schicksal ergeben sind. Immer wieder müssen wir uns bei unseren Promotionsaktivitäten anhören, dass einem Rundfunkredakteur eine CD sehr gut gefällt, aber spielen darf er sie nicht, weil diese Musik im Format nicht vorkommt. Und wenn er es tut, dann wird er abgemahnt und lässt es besser sein. So Pandalus ernüchternde Zustandsbeschreibung. Das heißt, Folkmusik und Weltmusik wird in Radios zensiert. Es gibt eine Zensur gegen gute Musik. Es gibt eine Zensur gegen Qualität, guten Geschmack und eine Musik, die anders ist als die industriell vorgefertigte Popmusik. Rekordverdächtiges Rennen hier. Ich merke, Herr Dörner wird schon wild musiziert. Es geht weiter. Der William Bass. Seinen Namen trägt mein Herz. Dein Fehlen ist mein Schmerz. So rein, so sein wie du. Bleiben wir noch einen Moment auf der Webseite von Volker, dem Musikmagazin zum Thema Volk. Es geht um das Thema Abschaffung von Radio Multikulti. Mit der Abschaffung von Radio Multikulti in diesem Jahr kämpfen auch die World Music Charts Europe, WMCE, ums Überleben. Neben Radio Multikulti, das aufgrund des Schließungsbeschlusses seitens des Rundfunks Berlin-Brandenburg RBB seine Unterstützung für die Charts einstellen musste, kündigte auch das Funkhaus Europa des WDR seine Unterstützung zum Jahresende auf. In Klartext heißt das, die WMCE haben mit dem neuen Jahr keinen Sponsor mehr. Die jährlichen Kosten der Weltmusikhitparade belaufen sich auf ca. 34.000 Euro. Bitte, meine Damen und Herren, 34.000 Euro. Dafür kauft sich ein Manager einer Bank doch gerade mal einen Papierkorb. Für diesen Betrag suchen die Macher nun verzweifelt neue Geldgeber. Wer also vom Weihnachtsgeld von Oma und Opa noch etwas übrig hat, der kann das neue Jahr gleich mit einer guten Tat beginnen. Wie gesagt, ungeachtet der Turbulenzen wurden zum Jahresende die Jahresbesten der WMCE gekürt. Die Plätze 1 bis 3 der Top 150 belegten dabei das afrikanische Projekt 3MA mit Contre-Jour, der türkische Soundtüftler Merkan Dede mit 800 sowie The Gary Funa Women's Project aus Belize und Guatemala mit Umalali. Weitere Informationen findet ihr unter www.wmce.de. WMCE, das steht für World Music Charts Europe. WMCE. Das aktuelle Heft des Volkers ist die Ausgabe Januar-Februar 2009. Da finden wir Scarlett, O und Jürgen Ehle, 100 Jahre geballte Lebenserfahrung, Lieder ohne Angst vor Einfachheit. Emission, das Innere nach außen gekehrt, sanfte Töne eines armenischen Rockers, ein Beitrag über armenische Rockmusik. Dann Nitin Savney, Liebeserklärung trotz Angst vor Terror, Soundcollagen aus London. Wortfront, warum sterben die Giraffen oder Elvis, aber Elvis lebt, Lieder als lustvolle Kämpfe, ein Artikel von Stefan Göritz. Pistol Pete und The Dixieland Highgrass Band, Country aus dem Allgäu, Schwermut statt Stimmungsmusik. Und die Songwriterin aus Mali, Rokia Traoré, abseits weltmusikalischer Klischees. John Pierce ist tot, exklusiv auf www.volker.de, Genius, Künstler, Erfinder, Wissenschaftler, Fernsehmoderator, Meister nicht nur an den Gitarrenseiten. Ein Beitrag von Heinz Rebellus. Dann gibt es Sony wieder zu hören, der Buena Vista Social Club live in der Carnegie Hall, jetzt auf CD, Ray Kuder über die Einmaligkeit des Augenblicks. Ein Artikel von Bernd Görtler. Heimat in der Fremde, Pippo Polina und Linard Bardil, Lieder aus dem Café Kalfisch. Dann gibt es ein Labelporträt, Go Danish Folk, ein Labelporträt. Dann zum Thema Heimspiel werden einige Künstler vorgestellt, Humba e.V., Analog Afrika, Balzis, Volkina Oldenburg. Ist zwar kleiner als ich, aber hat ein Organ, da wollt ihr das wissen. Rastatt, was geht? Seid ihr dabei? Yeah, yeah, yeah. Was geht ab, Rastatt? Ich mache normalerweise nie Werbung im Niemandsland, aber für dieses Musikmagazin möchte ich wirklich Werbung machen. Es heißt also Volker, F-O-L-K-E-R. Ihr tippt einfach volker.de in die Suchmaschine und ab geht's. Schon seid ihr auf der Seite von Volker und da findet ihr super, super viele interessante Sachen zum Thema Weltmusik und Volkmusik. Unter anderem könnt ihr da auch Kleinanzeigen aufgeben, ihr könnt Buchbesprechungen und Rezensionen von CDs lesen. Es gibt also, wie gesagt, immer eine Abteilung, die heißt die Besonderen. Die CDs werden übrigens nach Ländern geordnet. Da findet ihr Deutschland, Europa, Afrika, Nordamerika. In der diesjährigen Ausgabe gibt es die besondere CD Deutschland. Armin T. Wegner, Bildnis einer Stimme, Pictures of a Voice, Görünüşes, herausgegeben von Ulrich Glahn. Das ist eine Doppel-CD, 35 Tracks, 146 Minuten 50. Es geht um den Dichter Armin T. Wegner. Deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit Emigrationshintergrund wurden nach 1945 eher aus dem Lesebuchkanon verbannt, denn dorthin zurückgeholt. Gründlich vergessen wurde Armin T. Wegner, Lyriker, Dramatiker, Globetrotter aus Wuppertal. Ja, das war's im heutigen Siemensland. Ich sage schon mal Tschüss, Adeo, Adios, bis nächsten Freitag und grüße alle Hörerinnen und Hörer, nicht nur hier in der Stadt, in Barcelona, sondern auch alle, die uns weltweit im Netz zuhören, beziehungsweise die uns auf unserem Podcast runterladen. Tschüss, Adeo, Adios, Agur, bis nächsten Freitag, sagt euer Detlef Jeskatz und yo, haltet die Ohren steif. Ich suche jetzt noch das Abschiedslied. Das heißt Jerusalem. Es wird gesungen auf Hebräisch, Deutsch und Arabisch von Herrn Max Herre. Tschüss. Gott gehört, ein Mensch verlangt, ein Mensch.